Tisch und Stuhl. Darüber der Kopf gebeugt. Die schöne Maserung des Tisches. Weiße Wolken, die langsam vorüberziehen. Blaue Tinte und Gedanken auf dem Papier.